Mich freut, dass Sie toll sind, nicht nach mir. Mich freut, dass ich toll bin, nicht nach Ihnen. Dass nie die Erde, das schwere Quartier, hinwegschwimmen wird unter mir und Ihnen. Für meine Verse wie für alte Weine kommt noch die Zeit herauf.